Ich habe seit Wochen irgendwie immer einen Halbsong, ein kleines Stück noch im Kopf von Bill Withers und ich spiele das irgendwie ganz gerne und deswegen dachte ich, fangen wir jetzt nochmal so eine Minute letztes Stück Ding und dann verschwinden wir und dann darf die Judith und alle. Ich bin gemein, ne? Das war jetzt auch. Okay, jetzt reicht's, jetzt haben wir es auch gehört. Angels sing songs that only angels sing. I can only angels sing songs that only angels sing. She's such a pretty thing, and I can feel my heart as a pumping and a skipping when I'm kissing my love. She's so good at what she does, all she wanna do is kiss and hug. She's so good at what she does, all she wanna do is kiss and hug. She's got me in love, and I can feel my heart. There's a pumping and a skipping when I'm kissing my love. I can only angels sing songs that only angels sing. I can only angels sing songs that only angels sing. She's such a pretty thing, and I can feel my heart. There's a pumping and a skipping when I'm kissing my love. Das war's dann wohl von uns. Robin. Oh Gott, ich sag schon, dass die Mikrofone auf die Rampe so fallen.